much repentance enough. Close your eyes, pay the price for your paradise. Devil's feet on the seeds of the sun. Just give me a pain that I'm a used to. Unser Motto für heute Abend ist gute Laune, Leute! Gute Laune! Und jetzt hier. Three, four, five. We'll be right back. Time Warp. Time Warp 2006, people. It's your energy. It's our music. It's the lifestyle we're living. It's about love. It's about peace. And it's about craziness. This is Ricardo. We are all here together tonight because of you. We're gonna send the message out. The message, the message, the message. The message is Feierei, alle. The message is Gute Laune, alle. We'll be right back. gute Laune. Es ist all about gute Laune, Leute. It's just the music. It's the groove. It's the spirit between you and me. Hey! Time Warp 2006. People! Energy! We'll be right back. I Gute Laune. Das ist unser Motto heute Abend. TDK Time War 2006. Und das ist unser Startschuss in den Sommer rein, oder? Ihr habt ja alle ganz schön Bock zum Feiern, oder? Wollt ihr feiern? Ja. Habt ihr Bock auf Ibiza? Eins, zwei, drei, gute Laune! Und jetzt hier, gute Laune! Mr. Horton, der bestraft euch heute noch zum Ende. Ich glaube, wir müssen den nebenan mal sagen, dass wir ein bisschen leiser machen sollen. Oder wir ein bisschen lauter. Okay, people, 2006, wir fangen das Jahr mal richtig geil an jetzt. Ihr wollt alle feiern, wir wollen feiern. Wir geben Gas, ihr gebt Gas. Energy, Energy, Energy. Mario and his gang here. Hier, ich habe gesagt, gute Laune, okay? Hier unten die Schlägerei, ey. Ey, gute Laune!